Am 8. Oktober richtete Bunyang Woratjit, Generalsekretär des Zeitgeist-Laotischen Revolutionären Volkspartei, an den höchsten Staatsführer der DVJK Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, ein Glückwunschtelegramm. Darin hieß es: Verehrter Genosse Kim Jong-un, zum 72. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas gratuliere ich im Namen des Zeitgeist-Laotischen Revolutionären Volkspartei, aller Parteimitglieder und des Volkes und in meinem Namen herzlich Ihnen und allen Funktionären des Zeitgeist-Partei der Arbeit Koreas, allen Parteimitgliedern und dem brüderlichen koreanischen Volk und sende herzliche Grüße. Unter der mutigen Leitung der Partei der Arbeit Koreas errang das brüderliche koreanische Volk in den vergangenen 72 Jahren in allen Bereichen für die Verteidigung des Vaterlandes und den Aufbau eines mächtigen Staates große Erfolge. Bei dieser feierlichen Gelegenheit wünsche ich, dass sich die Partei der Arbeit Koreas die Beschlüsse des 7. Parteitages verwirklichen und dadurch dem koreanischen Volk den realen Nutzen bringen und beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates und bei der Verwirklichung der Sache für die friedliche Wiedervereinigung des Landes Erfolge erzielen wird. Und ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und viel Glück und den großen Erfolg bei der Erfüllung der edlen Sache. Ich hoffe darauf, dass sich die Freundschaftsbeziehungen zwischen beiden Parteien und Staaten, der Demokratischen Volksrepublik Laos und der DVJK und den Völkern beider Länder mit langen Traditionen gemäß dem Frieden und der Entwicklung der Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen der Region und der Welt weiter verstärken und entwickeln.